ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. جزاك من بارك الله فيكم. طيب نكسف خالق بثن ورزقنيه ها ناخ رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. غفتك او شهية رزقنيه. الحديث تبع الترمذي تبع احمد تبع ابو داود يا جنب. طيب نكسف خاج يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mir bitte keine Fragen senden. Bitte an die Brüder Samir unterstrich 278 oder an Bruder Mohammed Ibn Mohammed Al-Kurdi. Die nächste Frage lautet: Morgen wollen wir eine Schwester besuchen, dessen Schwester gestorben ist. Eine andere Schwester will, dass wir gemeinsam Koran lesen. Sollte man dies zu diesem Anlass tun oder lieber nicht? Barakallahu. Du darfst das nicht machen. Du darfst das nicht machen, weil das nicht von der Sunna ist. Koran lesen für Verstorbene ist nicht von der Sunna im Islam. Und es gibt dafür keine Beweise, Barakallahu fiik. Es gibt dafür keine Beweise, dass man Koran für Verstorbene liest. Und diese Art, Barakallahu fiikum, diese Art, was diese Schwester machen möchte, auch dass ihr zum Beispiel alle liest, es gibt sowas nicht. Es gibt sowas nicht, sondern das ist eine Neuerung in der Religion, dass man zusammensitzt und dass man anfängt, Koran zu lesen in der Gruppe wegen Verstorbenen. Das haben wir in unserer Religion nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bitteschön. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eine etwas längere Sache jetzt. Es geht um eine Erläuterung eines Hadithes in Riyad al-Salihin, wo berichtet wird von Abu Amr al-Jandr ibn Abdullah radiyallahu anhu, der erzählte: Wir waren eines Vormittags beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Zu ihm kamen auch einige Leute, die nichts als Fetzen von Sackleinen an ihrem Körper trugen, und sie trugen umgehängte Schwerter. Fast alle von ihnen gehörten zum Stamme der Mudar. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, in welch armseligen Zustand sie sich befanden, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er stand auf und ging in seine Kammer, kam so dann heraus und bat Bilal radiallahu an, zum Gebet zu rufen. Dann rief dieser zum Gebet und sie beteten. Dann sprach er zu den Versammelten: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat, und aus ihm erschuf er seine Gattin, und aus beiden ließ er viele Männer und Frauen sich auf Erden ausbreiten. So fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander ersucht, und wahrt die Verwandtschaftsbande fest. Wahrlich, Allah wacht stets über euch. Dies aus Sura 4, Ayah 1. Und dann lasst er noch einen Vers aus Sura al-Hashr: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausschickt. Fürchtet Allah, Allah weiß sehr wohl, was ihr tut. Dann bat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Anwesenden: Jeder von euch soll Sadaqa geben, von seinem Geld, seiner Kleidung, Getreide und Datteln. Und wenn nur eine halbe Dattel wäre, und wenn es nur eine halbe Dattel wäre, so. Da kam einer der Ansar und brachte einen schweren Sack, dessen Gewicht ihm Schwierigkeiten machte, ihn zu tragen. Dann folgten andere, einer nach dem anderen, bis da zwei Haufen von Esswaren und Kleidung lagen. Dann sah ich, wie das Gesicht des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wie Gold strahlte. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer eine gute Sitte einführt, der wird dafür Lohn erhalten und auch den Lohn für diejenigen, die ihm darin folgen, ohne dass diesen jedoch irgendwas von ihrem Lohn abgezogen wird. Desgleichen wird derjenige, der eine üble Praxis im Islam einführt, dafür bestraft werden und auch für diejenigen, die es ihm gleich tun, ohne dass diesen etwas von dieser Strafe dafür erlassen wird. Nun geht es um die vorletzte Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo gesagt wird, wer auch immer eine gute Sitte einführt, dies wurde so wortwörtlich aus dem Arabischen übernommen. Können Sie dazu kurz was sagen, Barakallahu fik? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, das Hadith steht bei Muslim. Das Hadith steht bei Muslim. Und das ist von Abi Amr Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Und das Hadith ist sehr bekannt, Barakallahu fikum. Die Geschichte natürlich ist auch sehr bekannt. Und das ist das Hadith im Arabischen, heißt man sunna, das Ende, man sunna fil Islam sunnatan hasana. فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء بارك الله فيكم das ist natürlich eine sehr bekannte Geschichte und zwar dass man hier der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat gesagt wer im Islam eine Sache, die gut ist, bringt. Das heißt nicht, Barakallahu fikum, dass man in der Religion erneuern darf. Sondern in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum, wird damit gemeint, schaut man die Geschichte, wie die Geschichte war. Diese Leute kamen und die waren arme Leute. Die Geschichte ist, diese Leute kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie waren so arm.